Die deutsche Sprache ist eine der kombinationsreichsten der Welt und lässt Wörter erschaffen, die mühelos selbst bei Schriftgrad 4 noch ein Trennzeichen benötigen. Doch aktuell muss diese Sprache einen Trend, einen sogenannten Megatrend managen, der bei beschleunigter Weltgeschwindigkeit kaum noch mit den Regeln der Sprache abzubilden ist. Wo früher der Komparativ das probate Mittel des Vergleichs und der Superlativ bei den meisten normalen Menschen verpönt war, so fühlt es sich in der heutigen Welt des Megapopulismus an, als würden nur noch Schnarchnasen und Ewiggestrige den Superlativ nutzen. Der neue Standard scheint der Megalativ, obwohl es nach dem Superlativ sprachtechnisch keine weitere Steigerung mehr geben dürfte. Aber wie schon seinerseits Spaceballs mit sprachpräziser Übersetzungsgenauigkeit nachwies, dass es nach der Lichtgeschwindigkeit auch noch eine lächerliche und wahnsinnige Geschwindigkeit gibt, so gibt es heute nicht nur den Besten, also der Beste unter allen, die verglichen werden, sondern auch noch den Allerbesten. Was ist das dann? Es muss der neue Megalativ sein, der in einer Zeit des Megapopulismus eine Megagesellschaft erschafft. Wie fühlt es sich an, nicht mehr in einer Gesellschaft von Spießern zu leben oder im Bauchnabel des Mittelstandsbauchs das eigene Kleinreich zu regieren, sondern in einer mega intensiven Zeit mega tolle Mega-Ereignisse zu erleben? Kein Wunder, dass sich wieder viele Menschen dem ruralen Leben zuwenden, dem Mega-Ruralen, versteht sich. Doch es bedrängt uns noch mehr, denn wer glaubt schon, dass der Megalativ das Ende der Mega-Fahne sein wird? Scooter hat den Hypermode schon angekündigt und der Hyperlativ steht bereits in den Hyper-Startlöchern. Das Leben und die Sprache werden sich in eine Hyperlapse entwickeln, wenn das auf Social Media nicht bereits passiert. Ein Jugendlicher mit dem eher unbekannten Gefühl der Langeweile ist ein Megatrottel, der den Sprung in den Hyperraum des Lebens verpasst. Oder grenzt der junge Mensch nicht schon am Status des Hypertrottels? Da wagt man fast nicht, noch weiter vorauszublicken, denn wer weiß schon so genau, ob wir sprachlich nicht auch ein Futurquadrat brauchen, um die abzusehende Ultrazeit mit ihren Ultralativen adäquat beschreiben zu können? Dabei könnte das Futurquadrat die Möglichkeit in der Zukunft beschreiben, dass die abgeschlossene Entwicklung hyperrealistisch und hypermodern sein wird. Der Ultramensch mit seinen ultraschnellen Gedanken wird von einer ultrakontrollierenden künstlichen Intelligenz ultraistisch vorgehen. Alle Sprache wird technisch, Binärcodes, obwohl zugleich ultradämlich und ultraintelligent, aber vor allem ultraresilient, zerstören den Rest der Mega- und Hyperzeit und verhindern mit ihrer Ultrakontrolle ein weiteres Ausscheren aus der Ultrasprache. Dann ist schon so etwas wie Game Over angesagt. Immerhin konnte auch Tetris zerspielt werden. Und von wem? Einem, der sicherlich in der Hyper-, wohl aber auch noch in der Ultra-Zeit leben wird. Wer diese Gedanken für Schwachsinn oder groben Unfug hält, sozusagen groben Schwachfug, dem kann man nur eine mega intensive Hyper-Ultra-Analyse der eigenen Sprache empfehlen. Na, wie weit ist es denn noch? Allerhöchstens? Mega erschreckend, nicht wahr?